Sie wollten gestern mit Ihrer Tochter sprechen und haben sich darauf berufen, ich hätte Ihnen das gestattet. Nein. Ich habe gesagt, vielleicht würde der Staatsanwalt mir das gestatten. Und wer kann das denn nie wieder sagen? Das ist ja furchtbar. Kennen Sie jemanden, der Enrico genannt wird? Ja. Ein kleiner Bekannter von der Sylvia. Ein kleiner Bekannter, ja. Wissen Sie, wer es ist? Ja, da hat sie zwei, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wissen Sie, es ist wirklich nicht mehr. Denken Sie mal nach. Weiß ich nicht mehr. Sagen Sie nicht, dass die Polizei da war, wenn wir Ihnen in der Wohnung waren, um sie abzuholen, Ihrer Tochter zugeflüstert bekommen? Ja. Zugeflüstert, ganz laut gesagt, im Treppenhaus, grüße Enrico. Ja, und wer ist das? Ja, das ist so ein kleiner Badefreund von ihr. Ja, wer heißt sie denn sonst noch? Weiß ich nicht. Sie nennt alle Menschen immer nur mit Vornamen zu ihr. Ja, also entweder kommt nur einer in Frage oder kommen mehrere in Frage? Ich glaube, es kommen mehrere in Frage. Ja, und wer kommt denn dann noch in Frage? Ja, ich dachte an einen ganz bestimmten kleinen blonden Jungen, den ich sehr ordentlich finde. Und ich habe das zu Silvia gesagt, aus erzieherischen Gründen, eben mit Enrico. So. Das war praktisch nicht gut heute, nicht? Weil sie doch alleine ist, sonst ist sie doch immer mit mir zusammen. Haben Sie nicht erklärt, ruf Enrico an. Ruf Enrico an? Nein. Grüß Enrico, habe ich gesagt. Schönen Gruß an ihn. Und sonst Enrico anrufen. Wollen Sie einfach dann wissen, welche Enrico Sie anrufen haben, wenn Sie mehrere mit Vornamen Enrico kennen? Ja, ich habe jedenfalls nur an diesen einen gedacht. Ich glaube, es gibt noch Leute, die Enrico heißen. Ja, der Name Enrico ist an sich hier sehr ungewöhnlich. Ja. Wäre es auch sehr ein großer Zufall, wenn 5, 6 Leute mit Enrico kennen. Sie hat so wahnsinnig viele kleine Jungstars aus Pasi, aus der Hotelfachschule oder aus dem Internat. Ich kann die alle kaum auseinandernehmen. Wenn ein Enrico von Ihnen angeschafft werden, dann müssen Sie doch den. Weil ich weiß, dass Sie jetzt ein Faible hat, mit diesem jungen Mann gezeigt und der macht auch einen guten Eindruck. Und da habe ich so gesagt, weggehen. Grüß Enrico. So mit anderen Worten, ich weiß ja doch, dass du sie triffst, dass du ihn heute dann sehen wirst. Sie wird jetzt 20, also sie fängt ja mal an, Comedy zu haben. Bis jetzt hatte sie noch kaum eins. Okay. Wissen Sie, dass Ihre Tochter stand bei Enrico hat? Nein, zu Stolberg sagt sie Erich. Nein, sagt sie Enrico. Zu Stolberg sagt sie Erich, das gibt's gar nicht. Es wurde in Gegenwart von zwei Polizeibeamten mit angehört, dass sie Enrico angesprochen hat. Sie hat Stolberg angerufen? Sie hat Stolberg mit Enrico angeredet, in Gegenwart zweier Polizeibeamten. Ach, was denn, man heißt Erich. Sie nennt ihn aber Enrico. Das ist eine ganz neue Art. Das habe ich nie erlebt vorher, dass ich Enrico nicht. Und wie viele Enricos kommen dann noch in Frage? So kleine Junge, also ein kleiner. Nur diese noch? Ja, diese kleine blonde Junge. Ja, ich dachte, sie hat mehrere Bekannte, die Enrico heißen. Ich sagte, sie hat zwei. Also ich höre zum ersten Mal das Stolberg Enrico, der heißt Erich, der Mensch. Erich Stolberg. Enrico auf 18 Minuten. Kann ich mir nicht ganz merkwürdig. Art von ihr, Enrico zu sagen. Ja, wissen Sie, wie die spanische Besetzung von Erich lautet? Enrico. Ja, doch möglich. Der spricht ja nicht Spanisch. Aber sie hat natürlich Spanisch gelernt. Es ist absolut drin, dass sie auch Enrico dann hat. Also bitte, wenn Sie das sagen, dass sie das gesagt hat. Ich habe es nie gehört. Duzt sie sich mit Stolberg? Ja, sie duzt sich mit Stolberg. Sie auch? Das nur hin und wieder mal. Wenn es sie gerade so in Befehlsform, gib mir das mal oder so. Aber das ist doch an sich ungewöhnlich, dass man sich einmal duzt und einmal sieht. Ja, ich habe lieber ein Sie. Und deshalb, je nachdem, wie es Ihnen gerade einfällt, sagen Sie Sie und dann Du. Nein, ich sage fast immer Sie. Ich sage gerne Sie. Sag und dann sagen Sie Du? Ja, nur in der Imperativform. Es wäre doch gerade aber in der Sprechweise das Unhöflichste. Ja, Also wir haben uns schon mal, wenn wir zusammen ausgingen, alle großen Kreise haben wir uns geduzt. Wenn am anderen Morgen wieder gesitzt. Ja. Ich war früher so ein Betriebsausflügel üblich. So. Ich sage Herr Stahlberg zu ihm. Herr Stahlberg. Und wenn ich alleine bin, sage ich mir Sie zu ihm. Und wenn Sie mit mehreren zusammen sind? Ja, so sind Sie ja da, sonst so viele Leute kommen ja nicht in Frage. Und das meine ich, dass ich Ihnen klar. Ja, Herr Staatsanwalt, das ist tatsächlich so. Dass wenn mehrere Leute da sind, Sie Stahlberg duzen? Und wenn Sie dann mit ihm... Nein, nur wenn was getrunken wird. Wenn alle Leute du sagen, dass ich dann vielleicht auch in das Du falle. Das ist möglich, sage ich dann. Warum verkehren Sie in solchen Kreisen, wo man dann zu allen Leuten... In Künstlerkreisen sagt man überhaupt nur Du. Herr Stahlberg gehört doch nicht zur Künstlerkreise. Nein, aber unser Jargon, wir gehören ja zu Künstlerkreisen. Silvias Vater ist Künstler, mein Mann war Künstler, beide Männer. Und die duzen grundsätzlich jeden Menschen. Das mag richtig sein, aber nicht jeden Menschen. Doch, die sagen immer Du. Unter Kollegen. Nein, die sagen immer Du. Aber nicht jeden. Aber sehr bald. Nach dem ersten Schnaps wird sie schon geduzt, also das ist ganz klar. Mit denen, die ich bisher zusammengekommen bin, da hat noch keiner nach dem ersten Schnaps sie geduzt. Ist Stahlberg an sich akademischer Zahnarzt oder nicht? Ja, oder Dentist? Ich glaube, ja. Dentist und Zahnarzt ist er. Ja, Dentist ist etwas anderes. Ja, der beherrscht das Technische, nicht? Ja, Dentist ist nicht das Technische. Dentist bedeutet, es gibt es ja neuerdings überhaupt nicht mehr, dass er keine Universität besucht hat. So. Hat er diese besucht? Das weiß ich nicht. Ja, das wissen Sie nicht. Wissen Sie, was Stahlberg sonst im Allgemeinen tut? Hat er sehr viele Bekannte, Freundinnen und so weiter? Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein seriöser Mann. Seit wann duzen Sie Stahlberg oder haben Sie das erste Mal geduzt? Wann ist das gewesen? Vielleicht vor 2 Monaten mal. Das erste Mal? Mhm. Es war aber ein bestimmter Anlass. Haben Sie sich mit Stahlberg mal mit Ihrer Pistole unterhalten? Ja, Stahlberg sammelt, hat mir eine Pistole gezeigt, die er bei einem Alträucher erstanden hatte, die er an die Wand genagelt hat. Hat Stahlberg allgemeines Interesse für Pistolen? Stahlberg hat Interesse für Pistolen. Sehr großes Interesse. Und er kann mit Pistolen umgehen? Das weiß ich nicht. Hat er einen Waffenschein? Das weiß ich nicht. Hat er Ihnen mal irgendeine Pistole gezeigt? Ja, die an der Wand hängen. Sonst keine? Nein, er hat kürzlich eine gekauft, da hat er mir eine große Geschichte erzählt, die hat er ganz günstig bei einem Alträucher erstanden. War es eine Pistole, mit der man jetzt noch schießen kann oder nicht mehr? Nein, ganz vorsichtiges Ding war das. Er zeigte. Hast du da von Ihnen mal eine Pistole bekommen? Meine Tochter Silvia hat, glaube ich, mal eine bei dem Umzug ihres Vaters, ihr Vater ist umgezogen und Hans Kosse besaß eine, wie heißt die, wo man mit auf Spatzen schießt oder wo man auf Birnen schießt. Also, nennt man das? Nennt man diese Dinge? Sport treibt mit diesem Schrot und so. Hat er also eine Pistole, mit der man also Spatz auf Spatze schießen kann? Ja, sowas. Weil das die stammte von dem Rainer Geldern. Und da ist früher im Haus in Pasing, hat Hans Kossi mit Kollegen auf elektrische Birnen geschossen, auf eine Zielscheibe geschossen. Die nennt man Luftpistole, oder wie das heißt. Ja, mit einer Luftpistole kann man aber keinen Schrot verschießen. Doch, das hat bestreut und ich habe mal was ans Bein bekommen, als ich gedacht habe. Sicherlich. Das ist zurückgeschlagen und ich habe was gar nicht. Schrot. Schrot ist etwas anderes. So ganz kleine Dinge kamen da rein. So ganz, ganz kleine Dinge, die da rein sind. Ein Kügelchen. Ja, Schuss. Immer so ganz kleine Schuss. Diese Zielscheibengeschichten. Eine solche Pistole hatte ihre Tochter mal Stahlberg gegeben. Ich glaube ja, dass sie die nicht gegeben hat. Und wann? Wann kam Ihre Tochter erstmals mit Stahlberg zusammen? schon vor Jahren, als sie ihre Zähne reparieren ließ. Wir gingen ja alle zu Stahlberg. Ich kenne Stahlberg durch Frau Meier, durch Herrn Dr. Braun. Alles wurde bei Stahlberg behandelt. Frau Klo, meine Tochter, Silvia, ich. Nun, warum haben sich dann alle Leute mit Stahlberg irgendwie verkracht und die Verbindung abgebrochen? Verkracht? Mit der Verbindung jedenfalls abgebrochen, ein offener Streit kam nie zustande. Ja, das mit Frau Meier hat Herr Stahlberg, da hat er noch Geld zu bekommen von Frau Meier. Er hat Frau Meier Spirituosen besorgt und die hat Frau Meier nie bezahlt. Warum hat Stahlberg Frau Meier Spirituosen besorgt? Die konnte er günstig kriegen. Und Herr Vogel ist dann gekommen und hat das abgegolten und hat ihm einen Kaktus geschenkt. Waren diese Spirituosen bei Stahlberg von Meier vorgestellt? Ja. Meier und Stahlberg sind lange, lange intime Freunde gewesen. Sehr gute Freunde gewesen. Intim im Gottesfrieden, im besten Sinne natürlich. Also ich will damit sagen, gute Freunde gewesen. Ja, Frau Meier hat immer das Loblied über Herrn Stahlberg gesungen bei mir und bei Herrn Dr. Braun und hat ihn auch bestens und wärmstens an Braun empfohlen. Und Herr Stahlberg hat auch fabelhaft gearbeitet für Herrn Dr. Braun. Ganz großartig. Aber er war nicht zufriedenzustellen. Ist Stahlberg mit Ihrer Tochter befreundet? Nein. Wann hat Stahlberg Ihre Tochter das erste Mal kennengelernt? Vor 3 Jahren vielleicht. Wie alt ist Ihre Tochter jetzt? 19. 1941 geboren? Ja, 19. Sie wird Ende Oktober 20. Wusste Stahlberg von dem Vermächtnis, das Braun Ihnen gemacht hat? Ja. Wann haben Sie sich mit Stahlberg darüber unterhalten? Das hat Braun, glaube ich, jetzt erzählt. Frau war ja ein ganz großer... Also Stahlberg wusste davon. Wusste davon. Und Sie nehmen an, dass Braun ihm diese erzählt hat? Ja, ja. Es kann sein, dass ich mich auch mit ihm darüber unterhalten habe, aber als Kuriosum habe ich das auch vielen Leuten erzählt. Hat sich Stahlberg sie um ihre Tochter bemüht? Nein, ja, er fand sie, glaube ich, sehr attraktiv und das merkt man bei Stahlberg nicht. Ob er sich bemüht. Stahlberg ist ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch. Aber ich glaube schon, dass er sie... Die Mutter hat eine Bemerkung gemacht. Die Mutter hat gesagt, wenn eine derartige Schwiegertochter ins Haus gehen, dann wäre ich glücklich. Und hat über Silvia das größte Lob ausgesprochen. In einem der Briefe, die ich gestern Ihnen vorgelesen habe, die an das Ehepaar Frank gerichtet waren, steht eine Bemerkung, die lautet, der Spanienbesitz ist euch sicher. Können Sie dazu eine Erklärung abgeben? Die wollten in Spanien ein Bungalow bauen. Bungalow bauen, nicht wahr? Und ich habe gesagt, bitte, sollte ich das Vermächtnis haben, dann könnt ihr von mir 1000 Quadratmeter kaufen. Auf diese Art? Ja. Ich habe mit ihnen immer Bungalows gezeichnet und so mit Ideen jongliert, bautechnischer Art. Also dem wollten Sie ein Stück Land verkaufen? Ja. Wollte er auch als Käufer auftreten? Frank war mal auserkoren von Dr. Braun mit nach Spanien zu fahren, um die Möglichkeit für die Bungalows auszukosten. Aber Braun hat mit Frank Streit bekommen. Welchen Beruf hat Frank? Ist Architekt, Diplom-Architekt. War dieser in die Verhältnisse über das Grundstück in Spanien eingeweiht? Ja, genau. Er war auch in Peking oft. Frau Frank auch einige Male. Und Herr Frank hat in Peking einen Kamin gebaut, weil Herr Felicki, der andere Architekt, versagte. Für den Geschmack Frauens. Da ist Herr Frank eingesprungen und hat es gemacht. Also der Frank war über die Verhältnisse in Peking eingehend unterrichtet. Eingehend unterrichtet. Kannte das Haus. Er kannte das Haus, er kannte Frau Klose gut. Er hat immer mit ihr Kaffee getrunken, mir erzählt. Kannte auch Stallberg das Haus in Peking? Nein. War der nie? Da? Nein. War Frau Klose bei Stallberg in ärztlicher Behandlung? Ja. Frau Klose hat mal eine Rechnung nicht bezahlen können. Da hat sie Herrn Braun das restliche Geld gegeben bei Herrn Stallberg. Das hat Frau Meier dann nicht weitergeleitet. Darüber war er. Daraufhin hat sie ein Hausverbot bekommen. Frau Meier hat das Geld an sich genommen. Ja, das ist 3 Tage später bezahlt haben. Nein, nein, nein. Oh nein. Das stimmt nicht. 3 Tage später, sagt Frau Meier vielleicht. Sie meinen also, dass der Grund des Auseinanderkommens zwischen Stallberg und Meier der war, dass die Meier eine Rechnung mal nicht bezahlt hat? Das war ja die Rechnung der Klo. Frau Klo hatte eine Rechnung bezahlt und hatte nicht genug Geld bei sich. Und zu Hause in Pöcking bat sie Herrn Braun, gab sie das Geld dem Dr. Braun. Er möchte es der Frau Klo, der der Frau Meier nehmen, zu bezahlen. Und Sie meinen, dass deshalb Stallberg Frau Meier nicht das Geld nicht abgeliefert. Ja, Sie meinen also, dass Stallberg aus diesem Grunde mit der Frau Meier nichts zu tun haben wollte? Es war wegen der Spirituosengeschichte, sagte er mir. Dass sie sich mahnen ließ und ich das bis heute nicht bezahlt, glaube ich. Also er hat nie gesagt, es ist inzwischen bezahlt worden. Herr Vogel hat nichts getrunken und was weiß ich. War Frau Klune Stallberg bis zum Schluss noch in Verbindung? Ja. Die blieben ärztliche Behandlung? Ja, die blieben ärztliche Behandlung. Bei Stallberg? Ja. Wissen Sie, ob Stallberg jetzt im Besitz einer Pistole ist? Nein. Warum soll ich glauben, dass er nicht stehen hat? Hat er Ihnen mal erzählt, dass er mit Pistolen gut schießen kann? Nein, auch nicht. Dann wollen wir uns zunächst mal wieder etwas anderes, nämlich dem Schreibmaschinenschreiben. Ja, dazu ist mir heute Nacht auch eingefallen, dass Frau Weigand, dass ich Dr. Braun am 4. Juli, wie ich da gestern endlich kennengelernt habe, in 1957, und Frau Weigand gibt an, dass die Freundschaft gedauert hat bis zum Schluss der Reise. Ich dürfte ich mal wissen, welche Zeitspanne das ist, Herr Staatsanwalt. Bis zum Schluss welche Reise? Der Garmisch-Reise. Der Reise nach Garmisch, wo ihr Netzkeep. Das haben wir gestern schon festgestellt, das war unter 24., 25. oder 26. August. August. Und am 4. Juli, weil sie die Schmähung mit Holzscheit und sowas gesagt hat, am 4. Juli habe ich Braun kennengelernt. Und in der Zeit war ich 14 Tage in Regione mit meiner Tochter und 8 Tage schätzungsweise in Bonn, denn der Geburtstag meiner Mutter fällt in die Zeit. Und den Dr. Braun habe ich kaum, und in der Zeit, während ich in Regione war, hat Dr. Braun sich mit Frau Weigand getroffen. Das hat er mir nachher gesagt. Und diese Geschichte mit der Straßenbahn, dass ich nach Hause geschickt worden wäre, das hat sie erlebt. Das hat Braun mir bestätigt und sie selbst. Das ist mir auch ins Gedächtnis gekommen, dass sie anschließend an einen Abendbummel ihn nach Hause begleitet hätte und dann noch einen Cognac getrunken hat. Und es wäre sehr spät geworden und sie machte diesbezügliche Andeutungen und dann hätte Herr Braun es nicht für nötig gehalten, nicht mal sie nach Hause zu fahren und hätte ihr 25 Pfennig für die Straßenbahn gegeben, obwohl die Straßenbahn längst nicht mehr gefahren wäre. Diese Geschichte, das hat Frau Weigand erlebt, was sie jetzt mir in die Schuhe schmiede. Die Frau Weigand hat an, niemals im Besitz eines Schlüssels zu ihrer Wohnung gewesen zu sein. Sie hat einen Schlüssel gehabt von Juni an. Von Anfang Juni an. Hat sie einen Schlüssel zu meiner Wohnung gehabt. Hatte niemals einen Schlüssel. Ja, dann lügt sie das, sie hatte einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Sie hat den behalten, während ich in Regione war und ich habe ihn ihr erst in Garmisch wieder abgenommen. Oder kurz vor Garmisch. Wann sind Sie nach Regione gefahren? Das steht in dem Buch, das kann ich nicht aus dem Kopf sagen. Am 4. Juli habe ich Braun kennengelernt, wie ich gestern ermittelte, und dann muss ja dann die Fahrt dorthin vermerkt sein. Am 4. Ab Mitte Juni das ist ja 1957, muss ich gesagt. Da steht schon was von 1910, aber ich glaube nicht, dass er am 10. dran ist. Also am 4. Juli haben sie Braun kennengelernt. Am 10. Juli haben sie sich mit Joa, also mit Frau Weigand, getroffen. Konstanz in Rick Schmidt erst später hier. Am 20. Also 16 Tage später, als ich Braun kennenlernte, fuhr ich nach Regione. Auf Einladung Hans Grossis, Vater von der Sylvia. Also die Frau Regione, die interessiert mich. Ja, doch, in der Zeit war Frau Weigand auch in meiner Wohnung und es interessiert deshalb, Herr Staatsanwalt, wegen der anonymen Briefe, die da geschrieben worden sind. Die waren ja vorher geschrieben. Frau Weigand hat die Schlüssel ab Anfang Juni etwa, nachdem es in ihrer Ehe bröckelte und sie in der Stadt eine Bleibe haben wollte. Sie hat die Schlüssel von Anfang Juni etwa bekommen. Bis steht da nichts von der Frau drin. Schade, das habe ich wahrscheinlich nicht vermerkt. Aber Herr Heul wäre dazu zu hören, was Herr Heul, dieser 22-jährige, wohlerzogene Mensch, über Frau Weigand zu mir gesagt hat. Und mir wirklich gesagt, das ist kein Umgang für Sie, gnädige Frau. Wenn ich das sagen darf, als junger Mensch, hat er zu mir gesagt. Herr Heul weiß ja, dass Frau Weigand Schlüssel hatte. Er könnte das auch bestätigen. Er wird das ja gemerkt haben, dass sie immer so rein und raus gehen. Dieser Zeuge vernommen hat angegeben, dass Sie öfters auf der Schreibmaschine geschrieben haben, sich ja die Schreibmaschine auch ausgeliehen haben wollen. Ja, ich persönlich doch nicht. Herr Heul hat für mich geschrieben. Ich habe die Schreibmaschine genommen und reingetragen, sicherlich. Aber ich selbst schrieb nicht. Dann war jemand da, der schrieb, der die Schreibmaschine haben wollte. Sie selbst haben geschrieben? Nein, jetzt kann Herr Heul niemals sagen. Herr Heul hat alles für mich geschrieben. Herr Heul selbst hat alles für mich Warum geschrieben. Warum spricht er kein Wort? Dann ist das, liegt das an der Frage. Also bestimmt hat Herr Heul für mich geschrieben, Herr Staatsanwalt. Verschiedene Sachen. Das gibt's doch gar nicht. Also Sie sagen, dass die Frau Weigand im Besitz eines Schlüssels von Anfang Juni war? Ja. Warum haben Sie schon Anfang Juni? Weil sie unbedingt eine Bleibe in der Wohnung haben wollte. Sie hatte sich mit ihrer sonstigen Freundin verkracht. Die hat mich dann auch mal angerufen. Leider weiß ich den Namen nicht. Die könnte Gott weiß was erzählen, vermutlich. Aber sie wollte in der Innenstadt dann sich aufhalten. Sie wohnte ja in Obermenzing in der Heerstraße, hatte der Mann einen herrlichen Besitz. Ihr Mann, Herr Weigand. Ja. Das war zu weit draußen. Nun, auch das gibt Frau Weigand ganz anders an. Ihr wäre das Sorgerecht für ihre Tochter niemals entzogen worden. Sie hätte sich ihres Kindes nicht entzogen gewesen. Und sie hätte niemals irgendwie Veranlassung gehabt, sich mit ihrem Kind woanders zu treffen. Denn das konnte sie jederzeit sehen. Dann fragt man am besten mal den Ehemann. Über die Person von Frau Weigand ist hier nichts Nachteiliges bekannt. Dann fragt man am besten mal den Ehemann Fischer, wie es mit dem Sorgerecht steht.